3, 4. Das ist Michael. Michael kommt aus München. Michael kommt aus der Hauptstadt München. Michael kommt aus der bayerischen Hauptstadt München.